Wir beginnen mit Stefan Wunderlich. Ihm gehört die nächste gute Dreiviertelstunde mit Strukturwandel, Solo-Performance für Klavier, Sopranblockflöte, Schlagzeug und Stimme mit Stefan Wunderlich.

Mm-hmm. Mm-hmm. Gzz. Gzz. Gzz. Gzz. Gzz. Gzz. Gzz. Gzz. Gzz. Gzz. Stefan Wunderlich, Strukturwandel, Solo-Performance für Klavier, Sopran, Blockflöte, Schlagzeug und Stimme mit Stefan Wunderlich. Und jetzt eine Aufnahme aus dem Jahr 1957. Rupert Riederer, Kantate vom Leben für Sopran, Bariton, gemischten Chor und Orchester mit Marianne Schech, Anton Gruber-Bauer, der Chorgemeinschaft Rudolf Lamy und den Münchner Philharmonikern unter Kurt Striegler. Thank you. Bald wird sie Yeah. Thank you. das Leben ist thank you. Vom Leben. Mit Marianne Schech, Sopran, Anton Gruber-Bauer, Bariton, der Chorgemeinschaft Rudolf Lamy und den Münchner Philharmonikern unter Kurt Striegler. Eine Aufnahme von 1957. Thank you. Das waren drei Lieder für eine hohe Stimme und Klavier von Robert Owens mit Katja Händel Sopran und Robert Owens am Klavier. Veronika Dorda-Kirschner spielte noch von Gerhard Dorda auf gut Wienerisch.